Kinder rückt heran. Mit Römern und Drachen fängt alles an. Von mutigen Helden, von Geistern und Mut und alten Geschichten, schon uralt doch gut. Nun horch mal genau, denn da stimmt etwas nicht. Eine Sage, die flunkert mit der Geschichte. Tick-Tack, könnt ihr den Fehler sehen? Welche Sage dürft hier wohl nicht stehen? Alt verkleidet, doch neu dabei. Raten mit, welche ist falsch? 1, 2, 3! Der Eisengrinz lauert in Schilf und See. Räuber, die räubern bei Sommer wie Schnee. Ein Wolfsmensch, der heult bei Vollmond im Wald. Die Lieder erzählen von Wikingern so alt. Doch eine Geschichte kichert leis ganz sacht. Sie tut so, als wär sie schon ewig erwacht. Tick-Tack, könnt ihr den Fehler sehen? Welche Sage dürft ihr wohl nicht stehen? Alt verkleidet, doch neu dabei. Rate mit, welche ist falsch? 1, 2, 3! Ein Orakel spricht nun im Rätsel dann. Hört auf die Wörter, die Betonung, den Klang. Welche Sage klingt neu oder welche zu schlau? War sie schon immer da? Welche meinst du genau? Hebt eure Stimmen, ruft es heraus. Welche Sage fällt aus als Fälschung auf? Tick-Tack, jetzt habt ihr es gesehen. Eine Sage kann sich verstecken, sich tarnen und drehen. Alt verkleidet, neu dabei. Habt ihr sie gefunden? 1, 2, 3! Des Rätsels Lösung, ruft sie geschwind. Wer nennt sie zuerst, gewinnt, liebes Kind. Teilt sie mir mit übers Kontaktformular. Wer recht hat, gewinnt. Wir suchen ganz klar. Drum, kleiner Fuchs, rate schnell und mit Mut. Wer wagt, kann gewinnen. Und das wär doch gut.